Wir haben uns ja diesmal vorgenommen, das 12. und 13. Kapitel aus dem Hebräerbrief zu betrachten, die Hoffnung der Gemeinde. Das heißt ja auch nicht nur den Ausblick, wo das Ziel sein wird, sondern auch, wie man hier lebt. Wenn wir nur eine Hoffnung hätten auf das fertige Ziel, wäre das schon sehr viel, aber nicht ausreichend für die Zeit hier, die wir über die Erde gehen. Denn wie es ja auch unser Bruder Rainer eben gerade sagte, geht es ja darum, dass wir Zeugen Jesu sein sollen in dieser Zeit. Also müssen wir wissen, wie wir leben sollen in der Zeit, wie uns der Herr gebrauchen will in dieser Zeit und dass er uns auch gebrauchen kann in dieser Zeit. Dass wir gar nicht unwert sind im Sinne des Gebrauchtwerdens, sondern Jesus aus uns so etwas macht, dass wir gebrauchsfähig sind und ein Segen für den anderen. Hoffnung der Gemeinde Jesu. Und parallel dazu sehen wir dann immer wieder die Hoffnung Israels, des Dieners Gottes, des Dienstvolkes, das zu unser aller Freude und auch Erstaunen nach so vielen Jahrhunderten wieder zurückgekommen ist in das Land Gottes. Nicht in das Land des Volkes Israel, sondern in das Land Gottes. Es ist sein Land, er hat es sich erwählt, er hat es ausgesucht und hat das Volk, obwohl es das gar nicht wollte, in dieses Land gesetzt. Er hat diesen Ort einfach dem Volk angewiesen und gesagt, dort sollt ihr wohnen. Und wir kennen ja die biblische Geschichte, wo sie sagten, dort können wir nicht wohnen. Wir wollen woanders wohnen. Und der Herr sagt, nein, dort sollt ihr wohnen. Das ist mein Land und dort sollt ihr wohnen. Und da ist meine Stadt Jerusalem, wie es auch im Propheten Sacharja heißt. Und Jerusalem soll zu Jerusalem bleiben. Mit anderen Worten, meine Stadt bleibt da, wo ich sie erwählt habe. Niemand wird meine Stadt verrücken, niemand wird meine Stadt mir wegnehmen. Meine Stadt gehört mir und ich mache sie herrlich. Das ist die Hoffnung Israels, die auch unter den gläubigen Juden immer wieder aufblühen soll. Denn auch die gläubig gewordenen Juden an Jesus Christus gehören äußerlich zu dem Volke Israel, und haben auch die Verheißung, dieses Land wieder einzunehmen. Sie sollen nicht in der Diaspora bleiben, sondern nach Hause gehen und Gott die Ehre geben und dort schon verkündigen, dass die Verheißung auf den Messias hin wahr geworden ist und er wird wiederkommen und es allen erscheinen und sich ihnen neu präsentieren als der Friedefürst. Wir beginnen zu lesen die ersten zwei Verse im 12. Kapitel des Hebräerbriefes, Jesus das feste Ziel. Darum auch wir, die, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht. Lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Wenn wir gerade bei dem letzten Vers stehen bleiben, merken wir schon, wozu wir auch verordnet sind und was wir tun sollen. Denn Jesus achtete der Schande nicht. Er achtete der Schwierigkeiten in dieser Welt nicht. Und dadurch drang er durch bis zum Thron des himmlischen Vaters und setzte sich zur Rechten Gottes des Vaters. Das Gleiche soll auch denen gelten, die an ihn glauben. Sie achten der Schwierigkeiten in dieser Welt nicht. Sie achten der Schande nicht. Sie achten der Verspottung nicht. Sie achten der Ablehnung nicht, sondern sie dringen durch im Glauben an Jesus Christus, dass auch sie einst sitzen, wie es in Offenbarung 3 heißt, auf dem Stuhl der Heiligkeit Gottes. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, sagt der Herr. Und darum sollen wir hier nicht achten, was uns aufhalten soll. Und wir merken in diesem Vorfeld schon, dass das oft leider umgekehrt ist. Wir achten sehr stark auf die Dinge der Zeit. Wir achten sehr stark auf das Benehmen des anderen. Wir achten sehr stark auf unsere eigenen Schwachheiten und schauen nicht mehr auf Jesus. Aber der Herr Jesus achtete der Dinge nicht und zeigte gleich den Weg, wie es durchgeht zur himmlischen Herrlichkeit. Und begonnen hat dieser Abschnitt mit dem Wort darum. Darum, weil wir auch viele, viele Vorbilder haben, die gezeigt haben, dass es möglich ist zu überwinden, eine Wolke der Zeugen, ist es für uns die Einladung, dasselbe zu tun. Denn wenn es denen gelungen ist, im Aufblick zum Herrn durchzukommen, sollte es uns dann nicht gelingen, im Vertrauen zu demselben Gott, zu demselben Herrn? Natürlich wird es uns genauso gelingen, denn weil es ja nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern auf die seinige. Es war seine Kraft, die die Wolke der Zeugen hindurchgebracht hat. Und es ist seine Kraft, die auch uns heute in der Gegenwart durchbringt, damit wir auch einst mitthronen können in der ewigen Herrlichkeit im Himmel. Einige kurze Sätze zu dem Hebräerbrief, den wir ja doch in der letzten Freizeit auch schon betrachteten. Dieser Hebräerbrief zeigt ja die wunderbare Mittlerschaft Jesu zwischen Gott und den Menschen. Dieses wunderbare Band in dem Menschensohn, das uns mit dem himmlischen Vater verband und das unverbrüchlich ist, das feststeht. Das Priestertum Jesu, so wird es hier in diesem Hebräerbrief behandelt, ist ein ewiges. Im Gegensatz zu dem irdischen Priestertum, das in Israel ausgeübt wurde, das wohl von Gott angeordnet war, aber doch nur ein irdisches Priestertum darstellte. Ein immer wieder endendes, denn die Priester starben und mussten ständig ersetzt werden. Jesus Christus muss nie ersetzt werden. Er stirbt nie. Ewiges Priestertum wird hier im Hebräerbrief deutlich gemacht. Denn das Blut des Lammes, Jesu Christi, wurde nicht in die irdische Stiftshütte getragen, in das Allerheiligste, sondern in den himmlischen Tempel, direkt vor den Thron Gottes. Hebräer 9, Vers 24. Das Blut des Lammes, Jesu Christi, hat also nicht die Kraft nur der zeitlichen Reinigung, wie es im irdischen Tempel geschah, in der irdischen Stiftshütte für das Volk Israel. Sie mussten sich immer wieder durch ein Blutopfer reinigen lassen. Sondern das Blut des Lammes Jesu Christi hat ewige Reinigungskraft. Hebräer 9, 6 und 7 weiter zu lesen. Und an anderen Stellen, wo es heißt, mit einem Opfer hat Jesus Christus in Ewigkeit vollendet. Und es ist mir so wichtig, für mich selbst, natürlich für uns alle, dass wir das vollendet, so dick wie möglich unterstreichen. Und dass wir nicht eine Sekunde mehr daran zweifeln, dass das so ist. Denn hier liegt ja oft unser persönlicher Schaden, weil wir das nicht mehr im Gewühle des Alltags glauben. In Ewigkeit vollendet. Wenn man das buchstabiert, dann kann man ruhiger werden als ruhig. Dann gibt es überhaupt keine Aufregung mehr, weil ja alles geglättet ist. Alles ist in Ordnung und alles kann auch noch geordnet werden durch das Fertige, zu dem ich bereits gehöre. In Ewigkeit vollendet. Dieser Brief, der Hebräerbrief, musste geschrieben werden, weil ja Juden, die Jesus als ihren Messias wohl kennengelernt haben, ins Schwanken gerieten über viele Fragen, die sich ihnen stellten über die richtige Art des Gottesdienstes. Es sollte deutlich werden in diesem Brief an diese Gläubigen, dass sie überhaupt keinen Grund haben, zurückzufallen in den Judaismus, zurückzufallen unter das Gesetz, zurückzufallen in das Herkömmliche. Das ist ja auch eine Gefahr für uns oftmals, dass wir allzu schnell zurückfallen in das gewohnte Gleis des menschlichen Lebens, wo wir einmal etabliert waren, wo wir einmal uns wohlfühlten, deswegen gibt es ja heutzutage auch das Wohlfühlevangelium, es geht ja um das Wohlfühlen, allzu schnell zurückfallen, um darin Sicherheit zu empfinden. Die gläubig gewordenen Juden, sie fragten sich, ist denn das genug, an Jesus zu glauben? Müssen wir nicht die Opfer wiederbringen, was wir doch so lange Jahre getan haben? Müssen wir nicht gewisse äußere Formen einhalten, die uns auferlegt waren, damit wir Gott gefallen? Und je länger man darüber nachdenkt und sich so abfragt, desto schneller ist man dabei, das zu tun. Das ist so. Viele Fragestellungen in unserem Leben wirken ganz genauso. Wir haben Fragen, Fragen, Fragen und dann machen wir es genauso, aber falsch. Wir bleiben nicht bei der einseitigen Aussage des Herrn. Der Hebräerbrief könnte abgefragt haben, hast du denn Jesus gefunden oder nicht? Ja, also was fragst du noch? Wenn du ihn hast, dann hast du alles. Da brauchst du nicht mehr fragen und der Gefahr dich aussetzen, zurückfallen zu können. Denn in Matthäus 5, Vers 17 heißt es ja, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu vollenden. Das Gesetz zu erfüllen. Und Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, wir sagen uns jetzt, das ist doch wunderbar einfach, setzen wir einen Punkt dahinter und dann stimmt es. Aber der Alltag lehrt uns immer wieder was anderes und zieht uns aus dem Einfachen heraus. Und somit auch die Hebräer. Immer wieder wurden sie konfrontiert mit anderen Gläubigen, die ja noch im Gesetz verhaftet waren. Sie liefen zum Tempel und brachten ihre Schafe, ihre Opfertiere. Und die gläubig gewordenen Juden sahen zu und fragten sich, müssen wir da nicht auch wieder hin? Die Beobachtung des anderen Menschen verunsichert uns. Statt Aufsehen zu Jesus. Wir gucken, was die anderen machen. Ob sie es falsch machen oder richtig. Ob ich es nachahmen sollte oder ablehnen sollte. All das ist gefährlich. Und der Hebräerbrief musste deswegen geschrieben werden, um zu zeigen, Aufsehen auf Jesum. Bitte blicke nicht mehr auf die anderen Gläubigen. Schau nicht auf die, die mit dem Opfertier zum Tempel gehen und dort dem Priester das Tier übergeben und es schächten lassen und das Blut ausgießen am Altar. Schau nicht mehr dorthin. Es ist vorbei. Christus ist dein Leben. Der Rückfall sollte bewahrt werden in den Judaismus. Sie sollten gewarnt werden, dass sie nicht mehr dem Sichtbaren, sondern dem Unsichtbaren nachgeben. Sie sollten auch gewarnt werden, stille zu stehen, denn Stillstand im Glauben an Jesus Christus produziert neues Versagen. Versagen im Glaubenswandel und im Glaubenszeugnis. Bis es dann, wir sagen ja auch, Stillstand zum Rückschritt wird. Aber zunächst wird Stillstand zum Versagen. Wir können nicht mehr überwinden, wir können nicht mehr das Gute tun, wir können nicht mehr das gute Zeugnis vor der Welt geben, sondern unsere Schwachheiten kommen wieder zum Tragen. Unsere Begrenzungen so, dass man sagen muss, und das hört man dann manchmal auch von Gläubigen zu anderen, schaue nicht auf mich. Ja, natürlich soll er das nicht tun. Aber warum sagt man das? Weil man gemerkt hat, wie viel Begrenzung plötzlich schon wieder sichtbar geworden sind. Ich bin nicht das Zeugnis, was du siehst. Aber auf der anderen Seite sagt die Schrift uns, sie sollen ja euren Wandel anschauen. Schaut auch eure Lehrer an, steht geschrieben. Prüft das. Und das Gute seht und behaltet und folgt nach. Auch soll durch den Brief allen Gläubigen gesagt sein, aus Juden und Heiden, und das Bewusstsein gestärkt werden, dass in Jesus Christus alle Heilsvorgänge und Heilstaten für den Menschen geschehen sind und auch in der Prägung unseres Lebens immer Vorrang haben. Alles, was sonst gesagt wird an religiösen Dingen, an Glaubensdingen, haben das Nachsehen. Sie müssen außen vor bleiben. Vorrang hat nur das, was Jesus getan hat. Alle Heilstaten, die er vollbracht hat, alle Heilsverkündigung, die er gesagt hat, sollen Vorrang haben vor allen unseren Gedanken, vor unseren Wünschen, vor unseren Taten, vor dem, was andere Menschen tun, vor dem, was in der Welt geschieht. Der Vorrang Jesu soll deutlich bleiben in unserem Leben. Das Schlüsselwort in diesem Brief heißt ja besser. Es ist besser. Was mit Jesus Christus für uns geschehen ist, ist besser als alles, was je geschehen ist und was geschehen kann. Besser. 12 Stellen in diesem Brief sagen davon und betonen es immer wieder, dass das in Jesus Geschehene besser ist als alles andere. Darum sollen wir uns an dem Besseren orientieren. Jesus ist besser als Engel. Manche halten sich ja an Engeln fest. Das ist nicht besser. Jesus ist besser als alle Engel, als die Engelschöpfung. Jesus ist besser als Mose, als das Gesetz. Brauchen wir nicht mehr am Gesetz festhalten, sondern an Jesus festhalten. Jesus ist besser als Josua, der das Land im Glauben einnahm. Denn in Jesus ist bereits das himmlische Land schon fertig. Jesus ist besser als der Hohepriester Aaron, der nur für das Zeitliche dem Volke dienen konnte, aber Jesus für das Ewige. Besser ist das Schlüsselwort. Der neue Bund, Kapitel 8, Vers 7 bis 13, ist besser als der Bund mit Mose vom Sinai. Der Hebräerbrief enthüllt auch ausführlich das gegenwärtige Hohepriesteramt Jesu Christi. Gottes Plan zu unserer Erlösung wird aufgezeigt. Das dazu notwendige himmlische Priestertum, was in Christus erfüllt ist, das Wachstum im Glauben an den Erlöser wird hier aufgezeigt, das Leben in der Heiligung und in der Kraft zu schöpfen aus den ewigen Heilsbrunnen. Der Sieg wird aufgezeigt über alle Anfechtung des Widersachers und die unmöglichen Situationen unseres Alltags, darin wir stecken und manchmal leider verwickelt werden. Es wird aufgezeigt, wie durch Glaube und Vertrauen der Sieg Jesu immer präsent bleiben kann, dass fortwährende Aufsehen auf Jesus möglich ist, und das ist ein Aufsehen zu dem Vollkommenen, wie wir schon sagten. Die gesegnete und segnende, fruchtbare Absonderung wird aufgezeigt von der Welt zu dem wahren Zeugendienst im Auftrag Gottes. Die Bewahrung des guten Gewissens wird angesprochen. Also alles diese wunderbaren, guten Dinge, die wir ja gerne haben wollen, die werden uns hier im Hebräerbrief gezeigt. Ein gutes Gewissen zu behalten vor Gott im Wandel, in den Werken in der Gesinnung. So soll also die herrliche Zukunft der Kinder Gottes sein, der Gemeinde. Und diese herrliche Zukunft soll durch gar nichts verdunkelt werden können und dürfen. Und wir sind dazu aufgerufen, diese Verdunklung nicht zuzulassen. Den Aufblick zu Jesus zu behalten. Die Freude an ihm, an dem Herrn. Die Freude an unserer Erlösung. Wie oft sagen wir uns das zu Hause, meine Frau und ich, wie wunderbar das ist, erlöst zu sein. Und da verschwinden plötzlich alle Sorgen. Während wir diesen Gedanken äußern, hat nichts anderes Platz. Es ist wunderbar, erlöst zu sein. Wir haben eine herrliche Zukunft. Uns kann nichts geschehen, außer dass wir aufgenommen werden und noch herrliche, größere Freuden erleben, indem wir Jesus sehen. Die Freude über das himmlische Erbe soll uns und darf uns bestimmen. Nichts darf dazwischen treten. Wie hat es auch Nehemia gesagt, als das Volk traurig war, im Blick. Ja, warum ist das Volk traurig geworden, was zurückgeführt worden ist nach Jerusalem? Traurig, weil so viele negativ geladene Menschen um sie herum waren? Nein. Worüber sind sie traurig geworden? Sie haben das Wort Gottes gelesen und haben gemerkt, die Freude ist ja gar nicht mehr da. Wir sind ja vom Worte Gottes her weiter entfernt. Da fingen sie an zu weinen. Und dann sagte Nehemia, weint jetzt nicht, sondern lasst die Freude am Herrn eure Stärke sein. Also sie weinten darüber, weil sie merkten, uns steht so eine Herrlichkeit zu. Und wo sind wir? Oftmals wird ja nur darüber geweint, was um uns herum geschieht. Aber wenn wir neu erkennen, wo wir abgewichen sind von dem Geschenk Gottes, dürfen wir durch Buße und Beugung zurückkommen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wir denken auch zugleich dann an den Philipperbrief, wo Paulus nicht nur schlechthin den Satz sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, das kann man ganz schnell sagen. Und abermals sage ich, freut euch. Wünschen wir dem anderen auch einen guten Tag, ne? Freut euch, alles Gute. Ja, so ist das nicht. Freut euch an dem Herrn, ja, damit überhaupt die Lindigkeit erstmal hervorkommen kann. Die kann nämlich gar nicht aus uns hervorkommen, wenn wir nicht in der Verbindung mit dem Herrn stehen und uns freuen über dem, was er gegeben hat. Deswegen betont Paulus das gleich zweimal. Abermals sage ich euch, freut euch doch darüber, was ihr habt in Christus. Und Petrus, der kann es fast gar nicht aussprechen, wenn er von diesem Erleben durch Jesus Christus redet, von diesem Erbe, das uns allen bereitet ist. Er sagt in dem ersten Brief, erste Kapitel, ihr habt doch Jesus nicht gesehen, aber ihr glaubt doch an ihn. Ihr habt ihn lieb, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und ihr werdet euch freuen. Und jetzt hat Petrus, so sage ich mal, vielleicht erst mal innegehalten und sagt, ja, wie sage ich es denn nun? Was denn, freuen? Freuen? Ja, freuen. Ja, mit einer unaussprechlichen Freude. Ich kann euch das gar nicht erklären. Also das wird noch viel doller sein, als ich euch das je sagen kann. Werdet ihr euch freuen? Das ist Glaubenssieg und das ist Glaubenskampf. Und den brauchen wir in dieser Zeit. Darum haben wir jetzt diese Oase hier aufgesucht, um uns das zu sagen. Und der Hebräerbrief macht uns das auch deutlich. Diese Freude im Herrn soll nicht abnehmen, sondern immer herrlicher werden. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und mit herrlicher Freude. Das Ende eures Glaubens davon bringe nämlich der Seelen Seligkeit. Und in diesem wunderbaren Kapitel 15 des Johannesevangeliums vom Weinstock und den Reben, kurz bevor der Herr den Leidensweg ans Kreuz antrat, spricht er auch nochmal davon. Wir könnten das so sagen, warum redet der Herr mit uns? Und er sagt, warum habe ich euch das eigentlich alles gesagt? Damit ihr anständige Menschen werdet, damit ihr erzogen werdet, Habe ich euch das deswegen gesagt, alles? Habe ich euch gesagt, um euch aufzuzeigen, wo ihr steht, wie schlecht ihr seid und wie gut Gott ist? Nein, er sagt, darum habe ich euch das alles gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Johannes 15, Vers 11. Darum hat Jesus überhaupt zu den Jüngern geredet. Darum redet er zu uns. Nicht, um uns anzuklagen oder den großen Gegensatz aufzuzeigen, der Heiligkeit des himmlischen Vaters und unserer Unheiligkeit, sondern dass wir Freude in ihm haben. Darum habe ich das gesagt, dass meine Freude in euch sei, eure Freude dadurch vollkommen, 100%, nicht mehr zu verbessern, vollkommen ist. Die Zukunft der Kinder Gottes ist also in Jesus Christus total gesichert. Darum sollen wir treu im Glauben leben. Und das ist der Aufruf auch an die Hebräer. Sie sollen treu bleiben in dem, was sie gelernt haben. Nicht wieder nach rechts und links schauen und verlernen, was ihnen einst bewusst geworden war, sondern an dem Gelernten bleiben. Also nochmal den Text. Darum auch wir, die, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasst uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Ziel Gottes mit uns, ein festes Ziel. Dieses Wort also an alle gläubig gewordenen und hier besonders an die gläubig gewordenen Hebräer, an alle wiedergeborenen Kinder Gottes, ist nun ein Aufruf, den Glaubensweg dem Lamme nach beizubehalten, nicht träge zu werden darauf, nicht stehen zu bleiben, sondern je länger, desto fester und inniger zu folgen. Auch wenn in der Länge die Widerstände, so in unserer Zeit, unser Bruder Rainer hat ja gesagt, Christenverfolgung in unseren Tagen, im Land hätte auch begonnen, auch wenn das sich ausweitet, sollen wir uns nicht irritieren lassen, nicht stehen bleiben, vorwärts gehen, vorwärts. Je länger, desto schneller. Das will uns hier dieses Wort sagen. Gemeinde Jesu soll wissen, solange sie auf Erden ist, dass die Angriffe des Feindes zur Sünde immer stattfinden. Wir sind und bleiben diesen Angriffen ausgesetzt. Sie sollen uns zu Fall bringen, in Gedanken, Worten und Werken. Aber sie sollen uns nicht zu Fall bringen. Dass sie da sind, können wir nicht ändern. Es wird uns auch nicht beschönigt, dass sie da sind, sondern sie sind da in einem großen Maße. Und in der Endzeitrede hat der Herr Jesus das auch in Matthäus 24 deutlich gesagt, was alles da ist. Und er hat es nicht gesagt für die Zeit nach dem Hiersein der Gemeinde Jesu auf Erden, sondern für die Zeit seiner Gemeinde, die noch auf Erden ist, was dort alles kommen wird. Zum Beispiel in Vers 24 von Kapitel 24, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Der Herr sagt, das ist alles präsent. Und da müsst ihr euch gar nicht wundern. Es gibt viele Irrgedanken und Irrlehren auch in unserer Zeit. Und jeder Irrgedanke und Irrlehre will an uns zerren und uns auf deren Seite ziehen. Die können ganz religiös verbrämt sein, diese Gedanken, so dass wir meinen, es wäre Gottes Wort. Und es ist nicht mehr Gottes Wort. Zeichen, Wunder, gesund werden, neue prophetische Reden. All das findet heute statt. Und das ist auch wichtig, dass es stattfindet, denn der Teufel soll sich ja entlarven, wer er eigentlich ist, was er eigentlich vorhat. Aber wir brauchen diesen Dingen nicht anheimzufallen, wenn wir uns an Jesus Christus festhalten. Der Apostel Paulus ermunterte, und wir wundern uns vielleicht ein wenig darüber, seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 12, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und das Ziel des guten Kampfes ist, ergreife das ewige Leben. Bleibe unter der Fürsorge des Lebens, das dein Heiland dir erworben hat, das ewige Leben. Lass dich daraus speisen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, dass du von nichts anderem gespeist wirst, als von dem ewigen Leben, das dir erworben ist. Und warum sagte ich, dass das vielleicht ein Wunder oder ein Erstaunen ist, dass Paulus das ausgerechnet diesem Timotheus sagt? Weil er auf andere Weise bezeugt, dass er keinen seines Sinnes hat, wie gerade den Timotheus. Er hob den Timotheus eigentlich von der geistlichen Prägung hervor und sagt, also ich habe gar keinen Bruder, keine Schwester, die so mit mir gehen. Der Timotheus, das ist so der Einzige, der mich so ergänzt. Und genau zu dem hat er gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er hätte ja sagen können, ja, du bist ja schon okay, die anderen müssen das tun. Kämpfe du den guten Kampf des Glaubens, bleibe bei dem Ausschöpfen dessen, was Jesus für dich vollbracht hat. Ergreife das ewige Leben. Die Garantie, diesen Glaubenskampf bis zum Ende durchführen zu können und nicht abfallen zu müssen, liegt also in dem kontinuierlichen Aufsehen auf Jesus. Aufsehen auf das Ziel. In einem Beispiel heißt es, dass mal landwirtschaftlichen Nachwuchs, also Bauernnachwuchs, mal getestet worden ist, wie sie mit der praktischen Arbeit umgehen, wie sie zum Beispiel den Pflug ansetzen oder den Pflugtraktor einsetzen und wie dann nachher die Linien gezogen werden. Dreier wurden getestet und nachher wurde beurteilt oder abgefragt, wie es zu diesem und jedem Ergebnis gekommen war. Bei den ersten beiden ging es so ein bisschen schief und ein bisschen abseits, die Furche nach dem Pflügen. Und dann fragte man, was hast du denn gemacht beim Pflügen? Ja, ich habe immer auf den Pflug oder eben auf den Traktor, auf das Lenkrad, auf die Räder geguckt, ja, dass die ja nicht wackeln und aus dem Gleis fallen. Ja, immer geguckt. Ja, und was ist passiert? Ist ja alles krumm und schief. Du hast immer darauf geguckt. Ja, aber ich habe da darauf geachtet. Naja, du hast geachtet, dass sie nach vorne gehen, aber du hast nicht mehr gesehen, wohin sie gehen. Und bei dem zweiten hat man auch gefragt, worauf hast du denn geachtet? Ja, ich habe immer geguckt, ob die Furche auch da ist und ob sie so einigermaßen hinter mir herkommt. Ja, und so. Ja, aber nun guck doch mal die ganze Furche an. Du bist ja da auch abgewichen. Ich habe immer auf die Furche geguckt. So, dann kam zu dem dritten, deine Furche, die ist gerade. Wo hast du denn hingeguckt? Ja, ich habe immer ans Ende des Ackers geguckt, da ganz hinten. Und habe das Ziel da vor Augen gehabt und dann bin ich einfach immer dahin gefahren. Aha, da ist es ja ganz gerade geworden. Aufsehen auf Jesus, auf das Ziel, dann wird der Weg auch gerade. Nicht immer auf uns selbst schauen, nicht immer auf das Gegenwärtige schauen, immer auf das Ewige schauen. Dann kommen wir durch. Denn Jesus Christus ist nicht nur der Anfang unseres Glaubens, sondern wir lesen ja, er ist auch das Ende, der Durchführende. Deswegen müssen wir unverwandt auf ihn blicken im Geiste, durch das Gebet, durch das Lesen seines Wortes, dass wir ständig davon, von ihm gespeist sind, gar kein Gedanken ohne ihn denken können. Keinen Gedanken ohne ihn denken können. Er muss immer dabei sein, in jedem Gedanken und in jeder Tat. Dann werden die Furchen gerade. Und ein wunderbares, schönes Bild ergibt es dann auch, wenn so ein Acker gleichmäßig gepflügt worden ist. Die Menschen selbst und den Gläubigen, und so soll es auch im Hebräerbrief hier gesagt werden, ist es nicht gegeben, ohne diese organische geistliche Verbindung mit dem Schöpfer, mit dem Heiland Jesus Christus, den Glaubenskampf siegreich zu kämpfen. Aufsehen auf Jesu, den Anfänger und den Vollender. Anfang, sagen wir, oftmals ist gut. Wollen wir auch das Vollendete? Dann ist nur ein Weg möglich, Aufsehen auf Jesus. Paulus schreibt das auch, und es geht ja gar nicht in den Briefen immer wieder um etwas anderes, eigentlich immer um dasselbe, bloß manchmal mit anderen Worten und anderen Beispielen. An die Korinther schreibt er genau dieselbe, was wir im Hebräerbrief lesen, als Leitlinie zu einem siegreichen Glaubenskampf. 2. Korinther 4, ab Vers 14. Da sagt er, wir wissen, dass der so den Herrn Jesus auferweckt hat, der himmlische Vater, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob unser äußerlicher Mensch, also hier wird das direkt betont, äußerlich, innerlich, geistlich, ewig, zeitlich, der äußere Mensch verdirbt, und da macht er auch kein Geheimnis daraus, müssen wir gar nicht anders denken oder anders hoffen, der äußere Mensch geht kaputt. Das hören wir nicht so gern, aber das ist so. Und das ist eine Realität, mit der wir täglich leben sollen, bewusst, nicht verdrängen. Der äußere Mensch verdirbt. Und obwohl es so ist, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist auch Realität. Und jetzt kommt dieses Aufsehen auf Jesus, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, das heißt auf den äußeren Menschen, der verdirbt, sondern auf das Unsichtbare, den inneren Menschen, der von Tag zu Tag erneuert wird. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das vergeht, das ist in einem Nu nicht mehr da. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Aufsehen auf Jesus. Festhalten daran. Darum kommen wir vorwärts, schreibt hier der Apostel Paulus auch an die Korinther. Alles ist im Fluss. Alles muss vorwärts und aufwärts gehen durch den Herrn. Stillstand ist gefährlich und führt sogar zum Rückschritt. Wie geschieht das nun, dass die Sünde, von der hier auch gesprochen wurde, uns immer wieder anklebt und träge macht? Das wollen wir ja gar nicht. Aber es geschieht leider. Und warum? Einiges haben wir ja schon angesprochen. Die anklebende Sünde, so können wir zunächst sagen, kann sich deswegen etablieren, weil wir oftmals kein entschiedenes Nein dagegen haben. Man muss sich entscheiden. Im persönlichen Leben habe ich das auch gemerkt und merken das die Einzelnen. Man kann nicht passiv bleiben und sagen, der Herr wird schon irgendwie was machen. Und wenn er mir nicht hilft, na, dann ist mir nicht zu helfen. sondern der Herr fordert uns auf, sag Nein zur Sünde. Entscheide dich gegen dich. Das ist eine Aktion, die müssen wir ausführen. Entscheide dich gegen dich und entscheide dich für den Herrn. Sag Nein. Das ist der Grund, warum die Klebemasse der Sünde nicht weg will, weil wir nicht Nein sagen. Wir überlassen das zu dem Herrn. So du willst, kannst du mich ja befreien. Der Herr hat uns schon befreit. Bloß wir müssen die Befreiung annehmen und sagen, danke, dass ich befreit bin. Durch dich. Ich sage Nein zu der Sünde. Und oftmals ignorieren wir sie vielleicht, aber richten uns nicht gegen sie. Sagen ihr nicht den Glaubenskampf an. Die anklebende Sünde bewirkt nämlich ein dreifaches, zumindest in uns. Sie richtet unseren Blick auf uns selbst. Sie zeigt uns unsere Unwürdigkeit. Sie macht uns dadurch mutlos. Sie offenbart unsere Neigungen und führt uns zur Resignation. Die anklebende Sünde bewirkt auch den Blick auf den eigenen Weg, das heißt die eigenen Möglichkeiten. So spricht der Herr auch einmal zu dem Volk Israel, es hilft euch nicht so viel zu Arzneien, es hilft euch sowieso nicht, sondern der Herr hilft euch. Den Blick auf den eigenen Weg, was stellt der Mensch oft an, um sich irgendwie in dieser Welt vorwärts zu bringen und zu etablieren? Das koste, was er will, was es wolle. Bis zum Geht nicht mehr. Das ist eine Folge der anklebenden Sünde. Auf den eigenen Weg schauen und dabei immer wieder mit den begrenzten Möglichkeiten konfrontiert werden. Das Dritte, und ich gehe da noch etwas näher drauf ein, ist der Blick auf die Probleme. Die anklebende Sünde verursacht den Blick, unseren Blick auf die Probleme. Und das ist eine so furchtbare Klebemasse, die wir kaum wegkriegen. Aufsehen auf Jesus ist der Grund, der nötig ist, um von diesen drei Blickweisen wegzukommen. Aber ich gehe mal nun auf das erste ein. Der Blick auf sich selbst. Was hat dieser Blick zum Beispiel den Apostel Paulus gebracht? Selbstmordgedanken. Als er den Blick auf sich selbst gerichtet hat, war er fertig. Lesen wir in Römer 7, Vers 15, Verzweiflung. Ich weiß nicht, was ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Vers 18, ich weiß, das ist in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, wollen habe ich wohl, vollbringen habe ich nicht. Das Gute, Vers 19, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 24, ich bin ein elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ich habe keine Lust mehr zu leben. Der Blick auf sich selbst bringt Suizidgedanken, Aussteigen aus dem Leben, fertig, aus. Das ist der Blick durch die anklebende Sünde, die uns nicht zulassen will, den Aufblick zu Jesus zu haben. Allerdings, der Apostel Paulus setzte ja dann hinzu, dass er es gelernt hat, auf Jesus zu blicken. Kapitel 8. Jetzt ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln und nicht mehr auf sich selbst gucken, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Wunderbar, ich gucke nicht mehr auf mich, ich gucke auf Jesus. Wir können noch andere Beispiele sehen, wie zum Beispiel der Mose. Er litt ja auch darunter, dass er auf sich blickte und daran zuschanden wurde und völlig verzagt wurde. Er bekam ja den Auftrag, zu Pharao zu gehen und ihm zu sagen, dass er das Volk Israel ziehen lassen sollte. Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen in dem brennenden Busch. Und dann, obwohl er den brennenden Busch sah, diese Stimme hörte, wandte sich sein Blick auf sich selbst. 2. Mose 3, Vers 11. Und er sagt, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe? Wer bin ich? Also da können wir gleich aufhören, hätte er sagen können, weiterzureden. Denn wenn ich auf mich blicke, und das tue ich, komme ich nicht voran. Ich kann mich nicht vor den Pharao stellen. Was sagt aber der Herr in Vers 12? Ich will mit dir sein. Also, Mose, weg mit dem Blick von dir selbst. Hin den Blick zu mir, zu dem brennenden Busch, so können wir sagen, zu dem, der daraus sprach. Und wenn der sagt, du sollst jetzt zum Pharao gehen, dann geht das. Der Blick auf uns, und das ist ja auch im Alltag so, ach, da tastet man sich ab, ach, was kann ich denn heute? Ach, nee, das kann ich nicht. Nee. Ist man schon fertig morgens, bevor man überhaupt in den Tag reingekommen ist. Ja, weil man so sich so empfindet. Ne? Geht nicht. Aber morgens den Blick auf den Herrn. Herr, du stehst über diesem Tag. Ja, ich merke nicht, dass ich was kann, aber du kannst alles. Und was nötig ist, das kann ich auch heute mit dir. Ich will mit dir sein, spricht der Herr. Mose, blick nicht auf dich. Aber was war denn die Sünde, die ihm anhaftete, warum er auf sich blickte? Das war die Sünde der Eigenmächtigkeit. Eigenmächtiges Handeln verführt immer zum irdischen Blick. Denn wir lesen ja auch von ihm, dass er sich aufmachte, Ungerechtigkeiten im Volke Israel zu richten, zurechtzubringen. Auch 2. Mose im 2. Kapitel Vers 11, zu den Zeiten, da Mose groß war, ging er aus zu seinen Brüdern, sah ihre Last und ward gewahr, dass ein Ägypter schlug seiner Brüder, der Hebräischen, einen. Und er wandte sich hin und her, und da er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und scharrte ihn in den Sand. Ganz einfach. Eigenmächtiges Handeln. Er wollte etwas regeln, was nur Gott regeln kann. Denn Gott selbst hat sein Volk in diese Knechtschaft kommen lassen, in Ägypten. Mit einem ganz gewissen Ziel, sie nämlich so zu formen, dass sie willig werden, sich dann auch durch die Wüste Sinai führen zu lassen zum Berg Horeb und dann in das verheißene Land. Der Mensch ist ja oft so hart, er muss ja erst weich gemacht werden. Und Mose dachte, das regle ich schon. Eigenmächtigkeit, diese Sünde, verführt uns zu dem Blick auf uns selbst. Auf uns selbst. Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe? Ja, Mose, denke daran, was du getan hast. Und wenn du das ablegst, dann wirst du sicher, dass ich mit dir bin. Und dann kannst du auch zu Pharao gehen. Und Mose war ja doch ziemlich hartnäckig, ne? Er ist ein großer Mann geworden, aber zunächst, und ich dachte beim Lesen, er ist sogar frech geworden gegen Gott. Er ist frech geworden. Ich lese uns das mal. Zunächst sagt er im 4. Kapitel, siehe, die werden mir doch gar nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also Herr, so wollte er sagen, mich musst du gar nicht senden, schau mal, wer ich bin. Was ist's, was du in deiner Hand hast, sprach der Herr und Stab. Er sprach, wirf ihn von dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich, da ward er zur Schlange und Mose floh davor weg. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie bei dem Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und hielt sie und sie war zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jetzt hätte jedoch spätestens Mose sagen können, o Herr, ja, vergib, dass ich auf mich geschaut habe, jetzt will ich doch vorangehen. Aber er gab immer noch nicht auf. In Vers 10, Mose sprach zu dem Herrn, ach nein, Herr, ich bin doch je und je nicht beredt gewesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und der Herr sagt, wer hat denn den Menschen geschaffen und den Mund gegeben? Oder wer hat dem Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Gehe nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose sagt, mein Herr, sende welchen du willst, aber nicht mich. Stellt euch das mal vor. Das ist der Blick auf sich selbst bei all diesen Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Weil die Sünde der Eigenmächtigkeit ihm so anklebte. Ja? Lasset uns aufsehen auf Jesus und ablegen die Sünde, die uns immer anklebt, damit wir nicht so reden. Oder noch ein anderes Beispiel, der Richter Gideon. In Richter 6, die Midianiter hatten das Volk Israel bedrängt und Gott wollte, dass die Midianiter abziehen und vertrieben werden. Und da erschien der Engel des Herrn dem Gideon und sprach dort in Vers 14, gehe hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel lösen aus der Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Was sagt Gideon? Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe, meine Freundschaft, die ist gering in Manasse und ich bin auch der Kleinste in meines Vaters Haus. Der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter sollst schlagen, wie einen einzelnen Mann. Ja, wer bin ich und wer ist mein Haus? Nicht immer wieder dieser Blick auf sich selbst. Das ist der Blick, geschärft durch die Sünde der Undemut. Der Undemut. Wenn Gott spricht, dann hat er immer recht. Hat er immer recht. Und wenn wir ihm widersprechen, sind wir undemütig. Und das ist die Sünde, die uns anklebt, die wir ablegen sollen. Es heißt, ja, Herr. Wenn du es sagst, ja, Herr. Denn insgeheim hatte ja Gideon auch, und so lesen wir es ja dann in Vers 13 auch gesagt und sogar geäußert, Herr, warum ist das eigentlich so mit den Midianitern? Ich habe mal eine Frage an dich. Warum? Das ist die Undemut vor Gott, dass der Mensch fragt, warum Gott, machst du das so? Ich will dich fragen. Umgekehrt ist es, der Herr sagt, was wir machen sollen. Und es ist Sünde, der Undemut, die uns anklebt und den Blick auf uns schärft, statt auf den lebendigen Gott. Noch ein Beispiel zu diesem Punkt. Jeremia, der wurde auch berufen. Jeremia 1, Vers 6. Und was sagte er? Auch im Blick auf sich. O Herr, ich bin untauglich. Ja, wer bestimmt denn das eigentlich? Ob wir tauglich sind oder untauglich? Als Kinder Gottes bestimmen wir das doch überhaupt nicht mehr. Da bestimmt der Herr doch, was wir tun sollen und nicht. Was wir können und nicht. Wir können doch nicht zu Gott sagen, ich bin untauglich. Jeremia sprach das so aus. Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Bin zu jung. Und der Herr sagt zu ihm, sag das nicht. Mit anderen Worten, überleg du, mit wem du redest. Überleg dir das. Mit wem redest du? Mit deinem Klassenkameraden? Mit deinem Arbeitskollegen? Oder redest du mit dem lebendigen Gott? Das steht dir gar nicht zu sagen. Wenn ich sage, ich sende dich, dann hast du zu gehen. Dann ist das richtig und gut. Sage nicht, ich bin zu jung. Blicke doch nicht auf dich, denn es kommt doch nicht auf dich an, wollte der Herr sagen, sondern es kommt auf mich an. Ich bin mit dir. Du sollst gehen, Vers 7, wohin ich dich sende. Und das sollte den Hebräern genauso gesagt werden im Hebräerbrief. Aufsehen auf Jesus, damit die anklebende Sünde nicht mehr zum Vollzug kommt. Ich will dich senden, wohin ich es will, und predigen sollst du, was ich dich heiße. Du sollst nicht mehr von dir selber reden, sondern von dem, was ich dir sage. Eine wunderbare Segensgarantie. Und in Vers 9 heißt es dann, und der Herr reckte seine Hand aus, rührte seinen Mund an und sagte, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia, bist du jetzt zufrieden? Das könnten wir uns auch so sagen lassen. Wir sind nicht zu unfähig und nicht zu jung. Wir sind auch nicht zu alt. Ja, manch einer sagt, ich bin zu alt, um vom Herrn noch gebraucht zu werden. Nein, wenn der Herr uns sendet und gebrauchen will, geht das immer. Der Blick auf uns selbst ist ein Blick der Sünde. Das Zweite, die anklebende Sünde verursacht den Blick auf unseren Weg, auf unsere Möglichkeiten. Wenn wir schon einen Auftrag haben, versuchen wir ihn umzusetzen. Es ist manchmal zum Weinen, wenn man hört, auch in Gemeindearbeiten, was für Pläne sich die Gläubigen alles schmieden, was sie alles machen wollen und können und damit Hoffnung verbinden, dann werden sicher Hunderte und Tausende zum Glauben kommen. Und dann stehen sie immer wieder da und es ist nichts geschehen. Es war alles Schaumschlägerei. Die Aufträge des Herrn sind auch nur durch ihn durchführbar und nicht durch eigene Möglichkeiten. Gott braucht uns nicht, er gebraucht uns aber nach seiner Weise. Durch den Propheten Jesaja sprach der Herr auch zu dem Volke Israel und sagte in Kapitel 53, Vers 6, wie ist das mit den Menschen, denen die Sünde anklebt? Ein jeder sieht auf seinen Weg. Ein jeder sieht auf seinen Weg. Auf seine Möglichkeiten. Und dabei weicht er immer mehr vom Herrn ab. Aber die Barmherzigkeit Gottes lautet dann, er warf aber alle unsere Sünde auf ihn, auf Jesus. Darum Aufblick zu Jesus. Wir brauchen der Sünde und dem Blick auf den eigenen Weg nicht mehr Raum zu geben. Das wurde auch gesagt von den Hirten und Lehrern. Wir haben es ja auch in der Tageslosung schon gehört. In Jesaja 56, Vers 11 steht, die Hirten, die haben keinen Verstand. Warum sagt Gott das zu den Hirten Israels so? Er hat sie doch berufen als Hirten. Aber warum haben sie keinen Verstand? Warum machen sie Unsinn? Weil ein jeder auf seinen Weg sieht. Auf seine Möglichkeiten. Und deswegen arbeiten sie an dem Ziel vorbei. Die anklebende Sünde lässt sie auf ihren Weg schauen. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg. Ein jeglicher geizt nur für sich in seinem Stand und sagt, ich mache das richtig, ich mache das so. Das kennen wir vielleicht aus dem Gemeindeleben auch. Warum gibt es da oft so ein Gerangel? Nur deswegen, weil da eine Gruppe auf den eigenen Weg schaut und nicht mehr auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auch Psalm 125 spricht ja davon, von dem Segen, wenn wir auf des Herrn Weg schauen, wenn wir der anklebenden Sünde nicht mehr Raum geben wollen. Psalm 125, den ersten und den fünften Vers, die auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr wegtreiben mit den Übeltätern. Aber Gottes Aussage lautet, Friede über Israel, das ist sein Wunsch. Friede über Israel. Wir merken also, die anklebende Sünde verführt zu dem Blick auf eigene Möglichkeiten. Und die sollen nicht mehr zum Zuge kommen bei den Kindern Gottes. Sie sollen abhängig bleiben von den Möglichkeiten des Herrn. Denn was bei den Menschen ja unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das Dritte ist, die anklebende Sünde zeigt uns immer die Probleme, warum was nicht geht. Die Probleme um uns herum, die Probleme mit den Menschen, die Probleme mit den sozialen Bezügen, die Probleme mit der Kraft, mit dem Kraftpotenzial, das uns zur Handhabung im täglichen Leben nicht gegeben ist oder zu klein ist. In Lukas 14, in dem Gleichnis von dem großen Abendmahl, zu dem der lebendige Gott einlädt, lesen wir ja, dass die Menschen, die eingeladen worden sind, auch Probleme hatten, mit denen sie erstmal fertig werden wollten, bevor sie der Einladung Folge leisteten. Die Einladung, die war eindeutig. Kommt, denn es ist alles bereit. Das Abendmahl ist bereit. Kommt. Ja, und dann fingen sie sich an zu entschuldigen. Der eine sagte dann, ich habe einen Acker gekauft. Das ist ein Problem. Ich muss jetzt erstmal den Acker bestellen. Ich muss erstmal für mein leibliches Wohl sorgen. Ich muss erstmal für meine materielle Versorgung und meinen materiellen Stand sorgen. Wenn ich das geregelt habe, dann komme ich. Das Problem ist so groß. Die Sünde gibt uns den Blick frei auf das Problem. Das wird wichtiger und größer als das Wort Gottes. Ich habe einen Acker gekauft. Ich habe Sorge der täglichen Nahrung. Der andere hat gesagt, ich habe ein Joch Ochsen gekauft. Ochsen ist ja auch ein Inbegriff von Kraft, wurde vor dem Pflug gespannt, sollte ein Arbeitstier sein. Ich habe Probleme mit der Leistungserbringung in meinem Alltag. Herr, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann komme ich und folge dir nach. Und dann werde ich auf deine Einladung eingehen. Aber ich muss erstmal die Leistung bringen. Ich habe Ochsen gekauft, muss ich ansehen. Und der Dritte, der hatte ein Problem mit der menschlichen Beziehung. Ja, ich habe eine Frau genommen. Ich habe jetzt Probleme auch mit meinem Gefühlsleben. Das muss ich erstmal ins Lot bringen. Wenn ich das habe, dann folge ich dir nach. In der Seelsorge kommt das auch immer wieder zum Tragen. Gläubige Männer, gläubige Frauen, manchmal habe ich das am Telefon. Beten mit großem Fleiß und Akribie um einen Lebenspartner. Als ob das das Wichtigste wäre. Statt erstmal Frieden zu haben in Jesus, sind völlig unruhig, kommen kaum durch den Tag, ich bin so allein, ist alles so furchtbar. Ja, ist so furchtbar mit Jesus. Zuerst Jesus, er hat dich doch eingeladen. Er ist der Friedefürst. Er ist der allmächtige Gott. Rat, wunderbar, ewig Vater. Er ist doch alles. So, und danach können wir auch beten um meinen Lebenspartner. Ich habe ein Weib genommen, ich kann leider jetzt nicht kommen, ich muss erstmal mein Gefühlsleben in Ordnung bringen. Merken wir, die anhaftende Sünde setzt den Blick frei auf die Probleme. Und dann beschäftigt man sich Tag für Tag nur noch mit den Problemen. Und der Teufel reibt sich die Hände, weil er wieder ein Stück Blockade im Leben der Gläubigen hat aufrichten können. Darum steht das im Hebräerbrief: Aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da ist der Friede zuerst zu suchen. Und wenn ihr den habt, dann kommt alles andere. Es hätte heißen können, auch zu den Hebräern: Wenn ihr an Jesus festhaltet und seid da erstmal glücklich drin, dann werdet ihr den richtigen Blick auch für die Opfer der anderen haben. Warum andere noch ihre Tiere zum Tempel bringen? Warum andere ihre Kinder noch beschneiden lassen? Dann seht ihr das richtig. Aber ihr dürft euch nicht mit dem Problem erst beschäftigen und erst meinen, wenn ihr es gelöst habt, dann blickt ihr auf zu Jesus. Nein, umgekehrt. Die Sünde schärft euch einen falschen Blick. Der Feind möchte uns also träge machen, gerade in dieser Endzeit. Und wenn er uns träge gemacht hat, auch in dieser Trägheit festhalten, dass wir ja nicht mehr beweglich werden. Wir sollen in der Selbstbetrachtung und Selbstbeachtung bleiben und somit keine Orientierung mehr für den guten Weg des Lebens haben durch diese Zeit. Ich bin davon fest überzeugt und erfahre es auch immer wieder: Jesus Christus hat zu jeder Zeit einen gangbaren Weg für uns. Zu jeder Zeit. Es gibt nicht eine Zeit in der Welt, wo die Seinen keinen offenen Weg des Sieges haben. Weil Jesus Christus und sein Heil von niemand aufgehalten werden kann. Darum müssen wir uns an ihn halten. Wir dürfen und sollen auf den Herrn blicken, weil er nicht nur das Werk, sondern es wird ja betont, das gute Werk, ja, das gute Werk, das wirklich gute, das beste Werk, was er in uns begonnen hat, auch vollenden will. Darum ist es wichtig, und ich wiederhole das nochmal vom Anfang, entschieden gegen die anklebende Sünde zu protestieren und ein Nein auszusprechen. Gegen die auch verborgenen Sünden. Nach außen hin geben wir ja nicht alles raus. Aber es gibt ja innerlich diese Rechthaberei, die Selbstliebe und all das, was uns auffällt. Das müssen wir auch benennen vor dem Herrn und dagegen sein. Ich will mich nicht mehr lieben, sondern dich, Herr Jesus. In der Offenbarung, Kapitel 2, fordert der Herr das ein von den Gläubigen. Ich habe was gegen dich. Ja, wieso? Ich folge dir doch nach, bin doch Christ, gehe doch jeden Sonntag in die Gemeinschaft, in die Versammlung, ich gebe meinen Obolus, ich helfe mit in der Missionsarbeit. Ja, ich habe was gegen dich. Du hast dich wieder lieb, mehr als mich. Dagegen habe ich was, spricht der Herr. Du hast die erste Liebe, wo du nämlich nur mich lieb hast, verlassen. Da sind andere Liebensdinge dazwischen gekommen. Und das muss man auch bekennen und sagen, ja, so ist es. Und ich sage ein Nein zu der Eigenliebe. Denn Johannes schreibt auch in 1. Johannes 2, 16, 15 und 16 von der Welt, die da vergeht. Ja? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches, Lust der Augen, Lust, hoffärtiges Wesen, das ist doch gar nicht von Gott. Dagegen muss ich ein entschiedenes Nein haben und ein entschiedenes Ja zum Leben aus Gott in Jesus Christus, das ich kennengelernt habe. Darum, und das möchte ich auch noch anschließen, heißt es nicht in der Schrift: Ignoriert die Sünde, tut so, als ob sie gar nicht da wäre, sondern legt sie ab. Und das Ablegen ist wirklich ein bewusster Akt. Ein bewusster Akt. Das ist nicht so nebenbei, sondern das ist, da erkenne ich bei mir etwas, Nein sagen. Darum leg es ab. Sage Nein dazu. Römer 13, Vers 12. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Ablegen. Und dann anlegen die Waffen des Lichts. Epheser 4, Vers 22, so legt nun ab, also die Aufforderung direkt, entscheide dich dagegen. Leg ab von dir, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Sonst kommt man immer wieder in den Irrtum, nie in die Freude. Erneuert euch aber im Geist eures Gemütes, Vers 23. Kolosser 3, Vers 8, nun legt nun ab alles von euch. Dann wird einiges aufgezählt, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Legt das ab, sagt nein. Oder was der Einzelne bei sich entdeckt, legt es ab. 1. Petrus 2, Vers 1, legt ab alle Bosheit. Alles boshafte Wesen, legt es ab. Allen Betrug, Selbstbetrug, Betrug an anderen, legt es ab. Die Heuchelei, Vorgabe von Dingen, die doch nicht wahr sind, legt es ab. Den Neid auf andere, legt es ab. Alles hinter dem Rücken reden, legt es ab. So wird es gesagt. Also die Aufforderung, aktiv dagegen Stellung zu beziehen. Aufsehen auf Jesus. Jakobus 1, 21, legt ab, steht da auch wieder. Alle Unsauberkeit, sagt ab. Und in Lukas 14, Vers 33, und das meint der Herr Jesus hier, wenn er von Blockaden auch im Leben der Kinder Gottes redet, die dann nicht mehr überwinden, weil der Blick einmal auf sie selbst, auf ihrem Weg, auf die Probleme gerichtet ist. Lukas 14, 33, wer nicht allem absagt, was er hat, das ist auch wieder eine aktive Sache, absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger, mein Nachfolger sein. Kann nicht. Also hier wird etwas ausgeschlossen, nämlich die Jüngerschaft in dieser Zeit ist nicht möglich, wenn wir nicht aktiv gegen die anklebende Sünde Stellung beziehen und sie ablehnen. Wir müssen also bewusst und entschieden Nein sagen zu den Dingen, die nicht zu dem neuen Leben gehören. Und den Blick auf Jesus haben. Was ist nun der Blick auf Jesus? Einige kurze Bemerkungen. Was bringt dieser Blick auf Jesus? Nur ein Wegführen vom Blick auf sich selbst? Nein, es bringt Segen. Es bringt genau das, was wir brauchen. Im Psalm 34, Vers 6 heißt es ja, die auf ihn sehen, die werden erquickt und die werden sich auch freuen, lachen vor Freude. Die werden froh sein. Und zwar ein befreiendes Lachen kriegen sie. Ein befreiendes. Sie staunen darüber, wie wunderbar das alles ist. Weil sie auf Jesus sehen. Ja? Sie werden erquickt. Sie werden nicht zu Schanden. In Psalm 50, Vers 23 heißt es, die auf Jesus sehen, die tun nämlich etwas, die lernen zu danken. Zu danken. Die nicht auf Jesus sehen, die haben immer Fragen und Klagen. Das kennen wir ja aus dem eigenen Leben. Herr, warum das, warum jenes? Ach, du weißt hier und da und da. Und dies hätte ich gern und jenes ist schief. Immer nur Fragen. Aber die auf Jesus sehen, die lernen zu danken. Und dann steht in diesem Zusammenhang ein wunderbares Wort. Da sagt der Herr, wenn ihr auf mich seht und ihr danken lernt, dann zeige ich euch den Weg des Heils Gottes. Da werdet ihr euch noch mehr freuen, mit unaussprechlicher Freude. Ja? Aufsehen auf Jesus. Das ist dann die Belohnung, die wir da empfangen. Wir werden den besten Weg, wie es dann im Psalm 25, Vers 12 heißt, erfahren. Ich will sie unterweisen, den besten Weg. Nicht nur irgendeine. Eine Möglichkeit von tausend. Nein, den besten. Den besten. Aufblick auf Jesus heißt doch Segensfülle. Und das möchte ich uns in diesem Psalm 128 auch lesen. Da merken wir, dass ja schon für das Volk Israel, für das Dienstvolk, die den lebendigen Gott erfahren haben und auch den Messias kennenlernen sollten, zum Teil kennengelernt haben und noch kennenlernen, dieser Segen verheißen ist, wenn sie den Aufblick zu Gott behalten. Da steht, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Also ist schon mal eine Betonung wert. Auf seinen Wegen geht. Da muss man ja schon mal innehalten. Also wohl geht's mir nur, wenn ich auf seinen Wegen gehe. Jetzt muss ich doch seine Wege für mich auch zulassen oder erfragen. Und dann kommt die Aussage, du wirst dich nähren von deiner Arbeit. Wohl dir, du hast es gut, wenn du das machst. Also, wenn du den Herrn fürchtest, auf seinen Wegen geht, da geht alles voran. Immer voran. Du hast es dann gut, steht hier. Wohl dir. Du hast es wirklich gut. Segen in der Familie. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Haus. Deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Du hast es gut. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Ja? Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems für einige Tage und dann darfst du davon zehren. Nein, dein Leben lang steht hier. Was ist denn das Glück Jerusalems? Das ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wenn du Jerusalem siehst, siehst du Golgatha, siehst du die Last der Sünde hinweggetragen, den Teufel besiegt, die Auferstehung von den Toten, die Himmelfahrt. Das siehst du dann im Geist, dein Leben lang, jeden Tag neu. Und wo du das jeden Tag neu siehst, bist du gestärkt, wohl dir, dir geht's dann gut, du hast es gut. Und du siehst sogar, noch in den Generationen den fortlaufenden Segen, der von Gott auch durch dich gewirkt wird. Du siehst deiner Kinder, Kinder. Friede sei über Israel. Und so hat David auch das Zeugnis gegeben im Psalm 37, Vers 25 und sagt, ich bin jung gewesen, ich bin alt geworden. Und was hat er festgestellt in der Zwischenzeit? Ich habe noch nie gesehen, den Gerechten verlassen oder seinen Samen um Brot gehen. Noch nie gesehen. Bei denen, die auf Gott blicken, auf Jesus sehen, habe ich noch nie dieses Vakuum entdeckt. Sie wurden immer geführt, immer geleitet, immer versorgt, weil der Herr es verheißen hat. Komme da zum Schluss. Im Psalm 18 steht es ja auch, Vers 31, da ist ja die Garantie gegeben, auf dem Weg sich zu befinden, wenn man Gott vertraut, Aufsehen hat zu Jesus. Ein Weg, der nie eine Reformation nötig hat. Nie. Dieser Weg ist einmal gelegt und ist immer richtig und gut. Das ist Jesus Christus. Ich bin der Weg, sagt er, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. So kehre ich nochmal zum Anfang zurück. Als Hilfe, auf diesem Glaubensweg bleiben zu können, soll uns auch der Blick auf die Zeugnisse stärken, die durch die Glaubensmänner freigesetzt worden sind. So wie in Hebräer 11 in dem Kapitel zuvor. Kannst du noch an Henoch denken? Kannst du noch an Noah denken? Kannst du noch an Abraham denken? An Jakob, Josef? An die Jünger denken? Sie alle glaubten nicht vergeblich, sondern sie trugen Segen davon. Henoch lebte 300 Jahre mit Gott und wurde weggenommen. Er hatte das Zeugnis, Henoch, diese Form des Lebens war gut. Du lebtest mit mir. Darum nehme ich dich weg. Er wurde entrückt. Noah baute unbeirrt die Arche, obwohl kein Regen da war und kein Wasser. Er wurde belohnt. Er wurde gerettet und mit ihm seine Familie. Abraham verließ seine Heimat und wusste gar nicht, wo er hinkommt. Und doch kriegte er ein wunderbares Land gezeigt. Sein Glaube wurde belohnt. Er bekam Isaak und daraus entstand Jakob und das Volk Israel, in dem der Messias geboren ist. Josua glaubte, erinnere dich doch daran. Er bekam die Verheißung, ihr werdet Jericho einnehmen, lauft um diese Stadt, gebt Gott die Ehre, sogar mit Posaunenschall. Und die Mauern fielen um. Er ist belohnt worden. Darum, weil wir solche Wolke der Zeugen haben, legt ab die Sünde, die euch anklebt. Und ich möchte noch einmal an den Psalm 73 erinnern, wo dieser Widerstreit des Psalmsängers mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren geschah. Das Sichtbare sagt, es hat keinen Zweck, gläubig zu sein. Das müssen wir alles so dem Zufall und Gott überlassen, was er aus meinem Leben macht. Ich muss mich da überhaupt gar nicht gegen die Sünde stemmen. Und denn dem Gottlosen geht es ja sowieso besser. Aber dann wurde er eingedenk und sagt, wenn ich so reden würde, in Vers 15, dann verdammte ich damit alle, die an Gott geglaubt haben und haben Sieg errungen. Dann wäre das ja alles nicht wahr, was Mose, was Abraham, was Josua erlebt hat. Dann würde ich ja sagen, das ist alles null und nichtig. Wenn ich so reden würde, es lohnt sich nicht abzulegen. Ja? Psalm 73, Vers 15. Damit hätte ich ja verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ja, wir würden sogar unseren Herrn selbst verleugnen, wenn wir nicht seinen Sieg vor Augen behalten und in Anspruch nehmen. Wir würden seine Aussage verleugnen, wenn er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und würden sagen, das stimmt nicht. Er verlässt mich immer, er versäumt mich immer, deswegen geht es mir so schlecht. Ja, so einfach ist die Formel. Wir wenden uns dann gegen den Herrn, wenn wir nicht Aufblick haben zu ihm. Er verlässt uns nicht, er versäumt uns nicht, sondern wir sind es. Er, der größte Zeuge der göttlichen Realität, der hätte möge Freude haben, erduldete um unseretwillen die Last des Leidens, die Last der Sünde, trug sie hinweg, um uns den Weg der Freiheit zu zeigen. Er will nicht vergeblich für dich und für mich diesen Weg gegangen sein, sondern er möchte uns beschenken in einem übergroßen Maß und das mitten in der Endzeit beschenken und auch mitten in den Werdegängen des Volkes Israels. Und wenn wir mit Juden reden können, dann sagen wir ihnen genau das. Sagen wir, blicke nicht auf die Feinde, sondern blick auf den lebendigen Gott. Die Feinde sind schon besiegt. Was hast du mit den Palästinensern zu tun? Was hast du mit den Syrern zu tun? Du hast nur mit Gott zu tun, blicke auf ihn. Alles andere ist erledigt, du wirst es sehen, warte nur ab. Und das wollen wir uns persönlich auch sagen. Jesus ist das feste Ziel.